Ich glaube, Lucullus muss noch mal. Ich gehe dann schon mal auf die andere Straßenseite. Hm, gut. Ein Abendspaziergang mit Frau und Hund durchs nächtliche Nizza verändert auf einen Schlag das Leben des Bankangestellten Jean-Louis Martin. Von einem Auto angefahren, wird er durch die Luft geschleudert. Als er aus dem Koma erwacht, findet er sich im Hôpital Sainte-Marguerite, auf einer der Inseln de Lérins, wieder. Er leidet am Locked-In-Syndrom, LIS. Sein Gehirn funktioniert zwar noch, aber das periphere Nervensystem reagiert nicht mehr. Dr. Samuel Fincher, Neuropsychiater und Leiter des Krankenhauses, überzeugt Martin, nicht zu resignieren. Gemeinsam wollen sie versuchen, Martins Nervensystem zurückzuerobern. Jahre später. Mit Hilfe seines Patienten ist Fincher inzwischen zum Schachgenie herangereift. Im Endspiel um die Schachweltmeisterschaft bezwingt er den amtierenden Weltmeister, den Schachcomputer Deep Blue 4, mit 4:3. In der Siegesnacht stirbt Fincher in den Armen seiner Verlobten Natascha Andersen an einem, wie der Gerichtsmediziner Professor Giordano feststellt, gigantischen Orgasmus. Herzinfarkt beim Liebesakt. Isidor Katzenberg, ehemaliger Polizist und Wissenschaftsjournalist, mag nicht daran glauben. Für ihn war es Mord. Er überredet seine Kollegin Lucrèce Nemrod, Journalistin beim Guetteur Modern in Paris, mit ihm nach Cannes zu reisen. Ihre erste Recherche führt sie zu Professor Giordano. Am nächsten Tag wird der Gerichtsmediziner ermordet. Behält Isidor recht mit seinem Verdacht? Das letzte Geheimnis. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem Roman von Bernard Berber. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. 2. Teil. Sturm im Schädel. Guten Morgen, Monsieur Martin. Gut geschlafen? Erschrecken Sie nicht, ich habe Ihren Fernseher entfernen lassen. Sie bekommen dafür einen Computer. Einen Computer? Ein spezielles Gerät mit einer Okularschnittstelle anstelle einer Maus. Was soll ich damit, Doktor? Außerdem bauen wir eine Kamera vor Ihrem Bett auf. Sie wird Ihre Augenbewegungen aufzeichnen und sie auf einem Monitor als Pfeilbewegungen abbilden. Blickt Ihr Auge nach rechts, wandert der Pfeil nach rechts. Blickt es nach oben, wandert er nach oben und so weiter. Um etwas anzuklicken, schließen Sie das Lid einmal, für einen Doppelklick zweimal. Nur Mut, Sie werden sich bald daran gewöhnt haben. Was meinen Bruder Sammy antrieb? Gute Frage. Was alle antreibt? Das starke Interesse, sich selbst zu verwirklichen. Jeder von uns besitzt ein Talent. Man muss es entdecken und daran arbeiten, um es zur Entfaltung zu bringen. Dann wird es zu einer Leidenschaft. Sie führt uns, sie lässt uns alles ertragen, sie gibt unserem Leben einen Sinn. Motivation Nummer 9. Persönliche Leidenschaft. Nun geben Sie dem Kaninchen doch seine Möhre. Was meinen Sie, wie glücklich es sein wird, wenn es sie endlich bekommt? Zuerst rufe ich seine Unzufriedenheit hervor und seine Gier. Und dann befriedige ich seine Instinkte. Ich möchte die Nummer mit dem weißen Kaninchen noch verbessern. Ich werde es in einem Hut verstecken. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was es für ein Kaninchen bedeutet, lautlos in einem Zylinder zu hocken, bis die Nummer beendet ist? Es bedeutet viel Geduld. Und damit es Geduld aufbringen kann, muss es konditioniert werden. Es muss mich lieben lernen, als Erfüller seiner Bedürfnisse. Nochmal zurück zu Dr. Fincher. Danke, Doktor. Ah, wie ich sehe, haben Sie sich schon mit dem Tastaturprogramm Ihres Computers vertraut gemacht. Ich kann mich endlich ausdrücken. Ein wunderbares Geschenk. Dann zeige ich Ihnen jetzt ein Programm, das Ihre Texte vorlesen kann. So werden wir uns künftig unterhalten können. Sehen Sie? Speech Recognition. Öffnen Sie das Programm. So, nun den Speech Manager. Jetzt sehen Sie eine Liste der Stimmen, die Ihre Texte vorlesen können. Wie wär's mit Agnes? Doktor. Schreiben Sie, was Sie meinen. Bitte keine Frauenstimme. Warum eigentlich nicht? Versuchen wir es also mit Bruce. Bruce? Klicken Sie bitte Bruce ein. bitte keine Frauenstimme. Nein. Gefällt Ihnen Bruce nicht? Doktor. Bitte eine Stimme, die meiner ähnelt. Ja, das kann ich verstehen. Aber da ich Ihre Stimme nicht kenne, bleibt uns nichts übrig, als alle männlichen Stimmen auszuprobieren. Der Nächste. Bitte keine Frauenstimme. Nein? Dann Michael. Bitte keine Frauenstimme. Auch nicht. Dann William. Bitte keine Frauenstimme. Das ist sie. Das ist sie, Doktor. William soll meine Stimme sein. Können wir reden? Mein Bruder ist mehrere Jahre verstummt. Wegen unseres Vaters. Unser Vater war ein sehr sensibler Arzt, aber auch ein Alkoholiker. Das Trinken hat ihn zum Tyrannen gemacht, an den Rand des Selbstmords getrieben. Einmal hat er, nur um uns zu beeindrucken, ein Messer vom Tisch genommen und sich die Pulsadern aufgeschnitten. Das Blut hat er seelenruhig in den Teller laufen lassen. Ja, und dann? Meine Mutter hat den blutigen Teller mit Suppe aufgefüllt und ihn ganz ruhig gefragt, wie war dein Tag? Er hat die Achseln gezuckt und ist raus, um sich den Arm zu verbinden. Eine wunderbare Reaktion Ihrer Mutter. Ja, sie war ein Beispiel an Sanftheit und Intelligenz. Sie wusste ihn zu nehmen und uns vor seinen Eskapaden zu schützen. Dann ist mein Vater eine Zeit als ehrenamtlicher Arzt nach Bangladesch gegangen. Er kam mit Drogen in Kontakt und hörte schließlich auf zu arbeiten. Er ist richtig abgerutscht? Er hat das Gehirn erforscht. Auf seine Weise, aber dessen dunkle Seite. Er war fasziniert von den Abgründen. Er genoss es, am Rand der Klippen zu balancieren. Dann ist er... Ja. Ich glaube, er hat meinen Bruder und mich auf den Geschmack gebracht, unsere Gehirne und die Gehirne der anderen aufs Spiel zu setzen. Nachdem Sie Ihren Computer inzwischen perfekt beherrschen, habe ich Ihnen eine Standleitung ins Internet schalten lassen. Das Internet... Ich kann raus aus diesen Mauern, in Kontakt treten mit aller Welt. Warum ist Ihr Bruder verstummt? Alles begann an dem Abend, als Vater sich die Pulsadern aufschnitt. Nach dem Essen schickten uns die Eltern zu Bett. Mein Bruder war damals 6. In der Nacht hörte er ein Stöhnen. Er hatte Angst, meinem Vater sei was zugestoßen und stürzte ins Schlafzimmer unserer Eltern. Er überraschte Mama und Papa, wie sie miteinander schliefen. Das und die Geschichte vom Vorabend hat wohl einen Schock ausgelöst. Er hat danach sehr lange kein Wort mehr gesprochen. Er kam in eine Klinik. Um ihn herum lauter Autisten. Wie ist er geheilt worden? Durch die Freundschaft mit einem Jungen in der Klinik. Und durch die Mythologie. Odysseus Papadopoulos sprach nicht mehr, nachdem er von seinen Eltern in einem Keller eingesperrt worden war. Anfangs hat sich Sammy einfach nur neben ihn gesetzt und beide haben geschwiegen. Dann haben sie begonnen, sich mit Zeichen und Bildern zu verständigen, in ihrer eigenen Sprache, die niemand außer ihnen verstand. Glauben Sie mir, ihre Heilung war wirklich bewegend. Und wieso durch die Mythologie? Der andere Junge war Grieche. Odysseus Papadopoulos. Er hat Sammy Bücher gezeigt über die Legenden seines Landes. Herkules, Aeneas, Theseus, Zeus. Vor allem aber über Odysseus. Das brachte sie ins Träumen. Und sie sind in ihren Träumen völlig aufgegangen. Dann ist unser Vater gestorben. An Gelbsucht. Bei seiner Beerdigung haben sich Sammy und Odysseus irgendwelche Dinge ins Ohr geflüstert. Sie waren geheilt. Die beiden Kinder hatten sich gegenseitig kuriert. Wunderbar. Was ist aus Ihrer Mutter geworden? Nach Vaters Tod hat sie sich aufgegeben. Eines Tages hat Sammy sie gefragt, womit er ihr eine Freude machen kann. Und sie hat geantwortet, indem du der Beste wirst und alle anderen mit deiner Intelligenz übertriffst. Seitdem fühlte er sich motiviert. Wie weit sind Sie mit Ihrer Recherche? Wir wissen inzwischen, dass wir jemanden im Weg sind. Wir haben es tatsächlich mit einem Mörder zu tun. Locked-in-Syndrom. Syndrom des lebendig Eingemauerten. Wie die Faust aufs Auge. Hat der Neurologe Philip Kennedy und die Informatikerin Melody Moore von der Universität Emory in Atlanta, USA, dem Amerikaner Wallace Cunningham Elektroden in den Cortex implantiert, die in der Lage waren, elektrische Signale des Gehirns aufzunehmen und sie in Radiowellen zu transformieren, die wiederum in Computersignale umgewandelt wurden. Auf diese Weise kann Wallace Cunningham allein durch seine Gedanken einen Computer bedienen und mit der ganzen Welt kommunizieren. Allein durch meine Gedanken einen Computer bedienen. Das ist es. Das ist es. Ich muss ihm schreiben. Was hat er Ihnen geantwortet? Lesen Sie, Doktor. Ich habe keinesfalls vor, ein virtuelles Dorf von Behinderten zu gründen. Ich will mich nur mit Gesunden unterhalten. Im Übrigen ist Ihr Pseudonym das Gemüse ziemlich verräterisch. Es zeigt, was für ein Selbstbild Sie haben. Psch, ziemlich starker Tobak. Er hat recht. Es gibt nicht nur körperliche Gefängnisse, sondern auch geistige. Wie meinen Sie das? Ich bin unfrei. Ich setze mich herab. Von nun an entscheide ich selbst, wie ich die Welt und mich sehen will. Sie beginnen mich zu beeindrucken, Martha. Ich möchte das gleiche Gehirnimplantat wie Wallace Cunningham. Tut mir leid. Die Operation ist sehr teuer. Und wenn ich eine Möglichkeit finde, der Klinik zu Geld zu verhelfen? Selbst dann. Ich würde mir die Operation nicht zutrauen. Jeder Eingriff in den Kopf ist gefährlich. Jede noch so winzige Irrtum kann furchtbare Folgen haben. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Sind Sie einverstanden, die Operation an mir durchzuführen, wenn ich Ihnen dabei helfe, Reformen durchzusetzen und die Klinik in ein florierendes Unternehmen zu verwandeln? CIEL. Club Internationaler Epikureer und Libertin. Ciel. Dann nichts wie rein in den Sittenpfuhl. Sie wünschen? Wir sind Journalisten vom Getter Modern. Wir sind ein privater Club. Wir brauchen keine PR. Wir sind nicht beruflich hier. Wir würden gerne Mitglied in Ihrem Privatclub werden. Wie haben Sie denn von unserem Club erfahren? Wir waren Freunde von Samuel Fincher. Freunde von Sammy? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sammys Freunde sind im Ciel immer willkommen. Kommen Sie doch rein. Wir feiern gerade ein großes Fest zu seinen Ehren. Sein Tod war für uns so... schmerzlich? Nein, erleuchtend. Sein Tod ist für jeden von uns Epikureern ein erstrebenswertes Ziel geworden. Sterben wie Sammy, in höchster Ekstase, sich fincherisieren lassen, sterben in höchster Lust, sterben als glücklicher Mensch. Was kann es für ein schöneres Ende geben? Ist das Ihr Mann? Mein Bruder. Sie sind also beide ledig. Ich frage deshalb, weil viele unserer Mitglieder Singles sind und verheiratete Paare nicht so gerne sehen. Sie benehmen sich oft allzu bürgerlich. Wir genießen jede Sekunde des Lebens. Bei uns steht die Freiheit und die Freizügigkeit im Vordergrund. Das ist ja der Grund, weshalb wir hier Mitglied werden wollen. Das Fest ist in vollem Gange. Lassen Sie uns raus in den Garten. Sammy hat in letzter Zeit oft über Motivation gesprochen. Die einzige Motivation unseres Handelns ist die Lust. Glauben Sie, ein Mann würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, eine Frau zu verführen, wenn es ihm keine Lust bereiten würde? Glauben Sie, er ist an der Liebe gestorben? Natürlich. Ein gigantischer Orgasmus hat ihm das Hirn durchgeknallt. Ich höre, hier ist von Orgasmus die Rede. Darf ich mich dem Gespräch anschließen? Darf ich vorstellen. Jerome, ein Pfeiler unseres Clubs. Nanu, Michal, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir ein so höchst verführerisches neues Mitglied haben. Jerome Bergerac zu Ihren Diensten. Die beiden sind Freunde von Sammy. Sammy, ich habe ihn gut gekannt. ein großherziger Mann. Er hatte das Glück, für eine gute Sache zu kämpfen, nämlich den Beweis antreten zu dürfen, dass die menschlichen Qualitäten denen eines Computers immer überlegen sein werden. Er war keiner von den zweitklassigen Epikureern, die dessen Philosophie mit Egoismus verwechseln, wie man sie hier immer wieder trifft. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, Mischa. Liebe Freunde im Ciel. Natascha, sie hält jetzt ihre Rede auf, Sammy. Ich habe Samuel Fincher geliebt. Er war ein Geist voller Licht. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Sie hatten recht, Martha. Es funktioniert. Die Klinik schreibt schwarze Zahlen. Die Angst unserer Paranoiden hat sich wirklich gewinnbringend verwerten lassen. Sie haben mir was versprochen, Doktor. Keine Sorge. Ich habe bereits Kontakt mit der Universität in Emory aufgenommen. Sie operieren mich? Die Kollegen in Emory sind bereit, uns über eine Videokonferenz zu helfen. Wir werden Ihnen also, ohne den Schädel zu öffnen, 6 Glaskegel von 2 mm Durchmesser implantieren, Martha. Diese Kegel enthalten jeweils eine Elektrode, die mit einer neurotropen Substanz aus Ihrem Körper bestrichen wird, und diese Substanz wird dafür sorgen, dass sich Ihr Gewebe regeneriert und Neuronen anzieht. Die Neuronen werden nach und nach die Elektroden entdecken und mit ihnen in Kontakt treten. Um die 6 Glaskegel wird sich, wenn Sie so wollen, ein regelrechtes Gestrüpp von Nervenfasern bilden. Die Elektroden wiederum werden mit einem Sender verbunden, der zwischen Ihrer Schädeldecke und Ihrer Kopfhaut sitzt. Dieser nimmt die Signale aus Ihrem Gehirn auf und wandelt sie in Daten um, die ein Computer lesen kann. Wir führen eine Untersuchung durch über den Tod Ihres Verlobten. Sind Sie von der Polizei? Wir sind Journalisten, vom Getter Modern. Wir glauben, es war Mord. Er ist in meinen Armen gestorben. Außer uns war niemand im Raum. Unsere Sinne täuschen uns bisweilen. Der Gerichtsmediziner, der ihn obduziert hat, wurde ermordet, gerade als er etwas entdeckt hatte, was die Untersuchung hätte beeinflussen können. Ich warne Sie. Beide. Wenn Sie irgendetwas verbreiten, das meinen Ruf oder den meines Verlobten in den Dreck zieht, hetze ich Ihnen meine Anwälte auf den Hals. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Der Getter Modern will mir helfen? Ich kenne Sie und Ihresgleichen. Sie sind hier, weil Sie meinen Namen dazu missbrauchen wollen, einen reißerischen Artikel zu schreiben. Verschwinden Sie! Mir reicht's für heute. Ich kann Sie verstehen, Lucrèce. Aber wir treten auf der Stelle mit unserer Recherche. Wir sollten die Gelegenheit nützen und uns hier weiter umsehen. Das können Sie ja gerne tun. Ich werde mich ein Stündchen aufs Ohr legen. Mischa, haben Sie ein Gästezimmer? Es funktioniert. Alles, was ich denke, erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Als erstes jage ich dieses Schwein, das mich angefahren hat. Und dann wird er büßen. Ich glaube, Lucullus muss noch mal. Ich gehe dann schon mal auf die andere Straßenseite. Hm, gut. Es war ein Mietwagen, sagt Isabel. Bei der Autovermietung muss es eine Kopie seines Führerscheins geben. Ja, sieh an, Umberto Rossi. Und jetzt zur Meldestelle. Umberto Rossi, Neurochirurg im Hôpital Sainte-Marguerite. Wie klein ist doch die Welt. Er hat gekündigt und keinen Wohnsitz mehr. Und nun in die Datenbank der Polizei. Obdachlos. Stadtstreicher am Strand von Cannes. Geschieht dir recht, du Schwein. Am liebsten würde ich dich... Ich bestehe nur noch aus Hass. Ich will nur noch töten. Doktor, helfen Sie mir. Wie könnte ich das? Ich brauche ein Programm, ausgestattet mit einem System moralischer Werte. Eine künstliche Intelligenz? Wenn Sie so wollen, eine Art elektronisches Unterbewusstsein, das mich kontrolliert und mir mit seinem Rat zur Seite steht. Interessanter Gedanke. Und ein Versuch wert. Wir werden ein solches Programm gemeinsam entwickeln. Ich habe schon einen Namen dafür. Athena. Athena. Die Göttin der Weisheit, die Odysseus zur Seite stand. Mademoiselle sagt, sie hat in den Beischlaf getötet. Die Gesichtszüge des Toten sollen alle Anzeichen höchster Ekstase aufweisen. Nein, kein Kommentar. Interessiert. So, was aus der Wissenschaft? Zu allgemein. Wo ist der Aufhänger? Natascha. Ist das eine fantastische blonde Model? Mit der endlos langen Beinen und großen blauen Augen? Letzte Woche, Titelblatt von Belle? Oder? Haben wir Nacktfotos? Das gefällt mir. Als ich jung war, war ich auch so. Ist da jemand? Da ist doch. Was soll ich tun, Athena? Wenn dir jemand Unrecht getan hat, setze dich ans Ufer des Flusses und warte, bis du seinen Leichnam vorübertreiben siehst. Lao Tse. Allzu gut, ich verzeihe ihm. Das genügt nicht. Was soll ich denn noch tun? Ihn retten. Ihn retten? Das ist zu viel verlangt. Du hast mich um Rat gefragt. Die Rettung von Umberto Rossi wird der Beweis, dass du imstande bist, deinen Zorn, deine Rachsucht und deine Gefühle zu beherrschen. Ich soll Arbeit für ihn finden? Ich bitte Sie, Doktor, tun Sie was für ihn. Umberto! Lassen Sie mich frei, sofort! Sie bleiben in der Zwangsjacke. Wo fahren wir hin? Wir fahren zur Klinik. Was wollen wir denn in der Klinik? Ich bin doch nicht verrückt. Das sagt ihr alle. Lassen Sie mich frei! Freiheit ist nur eine Vorstellung in unseren Köpfen. Sie waren das. Sie haben mich in Cannes im Leichenschauhaus überfallen, nicht wahr? Und Sie haben Professor Giordano umgebracht. Warum? In wessen Auftrag tun Sie das alles? Was halten Sie von 1000 Euro? Es gibt Wichtigeres als Geld. Ich verstehe. Sie wollen mich missbrauchen. Sexualität ist nicht alles. Worum geht es dann? Alkohol? Drogen? Wofür halten Sie mich? Für einen Penner? Was ist dann Ihre Motivation? Wofür machen Sie das? Wie das letzte Geheimnis. Eine neue Droge? Besser als Geld. Besser als Sex. Besser als Drogen. Und wer gibt Ihnen dieses letzte Geheimnis? Niemand. Halten Sie mich für verrückt, Doktor? Nein. Sie sind nur leidenschaftlich. Und Ihre Leidenschaften interessieren mich. Salvador Dali und das Schachspiel. Das sind meine größten Leidenschaften. Schauen Sie sich dieses Bild an. Der Christus des heiligen Johannes vom Kreuz. Dali hatte als erster die Idee, Christus von oben abzubilden, aus der Vogelperspektive, also aus der Sicht Gottes. Glauben Sie an Gott? Ich glaube, Gott ist die notwendige Hypothese, um alles Existierende zu erklären. Und was fasziniert Sie am Schach? Es ist das Spiel der Götter. Schach hat eine spirituelle Ebene. Es lässt uns erkennen, es gibt einen Kampf zwischen zwei Energien, weiß und schwarz, gut und böse. Soll ich es Ihnen beibringen? Eine Gummizelle, seid ihr verrückt? Erstmal raus aus dieser Zwangsjacke. Warum stellen Sie Nachforschungen über Dr. Fincher an, Mademoiselle Nemroth? Mit wem spreche ich? Ich stelle hier die Fragen. Wo sind Sie? Verstecken Sie sich hinter der Glasscheibe? Reden Sie mit mir. Beantworten Sie meine Fragen. Fragen Sie schon. Was hat Ihnen Giordano am Telefon gesagt? Dass Fincher an der Liebe gestorben ist. Aber die Tatsache, dass Umberto Rossi losgeschickt wurde, um ihn zu töten und mich zu entführen, lässt mich eher das Gegenteil vermuten. Jetzt bin ich sicher, es war Mord. Mit wem haben Sie noch gesprochen? Haben Sie Fincher getötet? Solange Sie meine Fragen nicht beantworten, bleiben Sie in dieser Zelle. Warum verstecken Sie sich hinter einer Glasscheibe? Und warum verstecken Sie sich hinter einem Bildschirm? Wer sind Sie? Mein Name ist Niemand. Gute Nacht. Niemand. Bescheuerter Name. Und wenn es gar kein Mensch ist, ein Computer. Vielleicht sogar Deep Blue 4. Unvorstellbar. Das würde ja bedeuten, ein Computer hat einen Willen, eine Absicht und ein Bewusstsein. Erstmal muss ich hier raus, bevor ich verrückt werde. Durchhalten. Also, Kraft sparen. Nerven schonen. Abwarten. Und schlafen. Läufer D7 nimmt Bauer A4. Wie kann Ihnen nur so ein Fehler unterlaufen, Jean-Louis? Meine Dame nimmt Läufer A4. Passen Sie gut auf, was jetzt passiert, Doktor. Meine Dame nimmt E4. Und auf König F2 folgt zwangsläufig Springer D3 mit Schach und... Ah, stimmt. Bauer A4 war vergiftet. Glückwunsch. Ich schlage Sie, weil Sie Anfänger sind. Ich habe gegen ein Computerprogramm gespielt und bisher jedes Mal verloren. Das beunruhigt mich. Ich frage mich, ob die Computer nicht doch besser sind als wir. Ich weiß jetzt, wer Sie sind. Sie sind ein Computer. Deshalb reden Sie über Bildschirm und Lautsprecher mit mir. Sie existieren gar nicht. Sie sind nichts weiter als ein blöder Metallhaufen mit Festplatte, Platine und Transistoren. Ich bin ein Mann. Dann zeigen Sie sich. Kommen Sie her, damit ich Sie sehen kann. Sie verkennen Ihre Lage. Sie sind in meiner Hand und nicht in der Position, Bedingungen zu stellen. Sie sind Journalistin, Sie haben versucht, sich hier einzuschleichen. Sie haben Informationen über uns gesammelt. Ich will wissen, wie weit Sie gekommen sind und mit wem Sie gesprochen haben. Ich habe Zeit. Vielleicht sollten wir doch lieber zurück ins letzte Jahrhundert. Hilf mir, Athena. 1954, USA. Das Experiment von James Olds. Nie gehört. Was war das für ein Experiment? Er hat es entdeckt. In seinem Labor, das nennen wir es letzte Geheimnis. Durch eine Panne. Die meisten großen Entdeckungen werden aus Versehen gemacht. Murphys Gesetz. 1954 USA, sagst du? Es wurde nie veröffentlicht. Du wirst dich anstrengen müssen, Jean-Louis. Der Pfleger. Er bringt mein Frühstück. Er prüft durchs Guckloch, ob ich noch schlafe. Gleich schließt er es, öffnet die Tür und bückt sich, um das Tablett aufzuheben. Das ist deine Chance, Lucrèce. 2 Jahre Taekwondo. Wehe, dein Kurs hat nichts getaugt, Master Chung. Hier rein. Nun komm schon. Ich bin Ariane. Du versuchst zu fliehen, nicht wahr? Ja, und du? Ich glaube an Zeichen. Dass du meinen Weg gekreuzt hast, bedeutet, dass ich es jetzt wagen kann. Wie kommen wir raus? Wir müssen rüber zu den Paranoiden. Und die ganze Klinik wecken? Nicht in den Schlafsaal, in ihre Werkstatt. Sie sind die Einzigen, die uns helfen können. Es ist nicht mal 6 Uhr. Keine Sorge, sie arbeiten schon. Unfassbar. Sie haben es angewandt. das Experiment von Olds wirklich am Menschen? In St. Petersburg, im Institut für Gehirnforschung, Leitung Dr. Tschernjenko. Aber sie weigert sich, auf meine Mails zu antworten. Wie sie? Dr. Vera Tschernjenko. Für den Fall, dass Dr. Tschernjenko nicht einmal Ihnen eine Auskunft geben will. Ich habe hier ein Dossier über die Dame. Ihr Name ist mir ein Begriff, Dr. Fincher. Und Ihr Anruf eine Ehre. Ich würde gerne genaueres über Ihre Experimente am menschlichen Gehirn erfahren, Dr. Tschernjenko. Tut mir leid, Dr. Fincher. Dazu bin ich nicht befugt. Und es gibt keine Ausnahme? Keine Ausnahme. Auch nicht unter Kollegen? Auch nicht unter Kollegen. Tja, dann müssen wir wohl über Natascha reden. Warum sollten wir über meine Tochter reden? Ohls Experiment. Woher wissen Sie davon? Ich habe Dr. Tschernjenko überzeugen können, mit uns zusammenzuarbeiten. Unser Dossier war also gut. Das freut mich. Sie schickt uns einen dreidimensionalen Lageplan mit den genauen Koordinaten für den Sitz des letzten Geheimnisses bei der Maus. Sie operieren die Maus? Ich werde es wagen. Geschafft. Was arbeiten diese Leute? Die Paranoiden haben solche Angst, angegriffen zu werden, dass sie ständig neue, immer bessere Sicherheitssysteme entwickeln. Das war Finchers Idee, die psychologischen Eigenheiten der Patienten zu nutzen. Und wozu dient das Ganze? Die Sicherheitssysteme kommen auf den Markt. Sie verkaufen sich auf der ganzen Welt und bringen eine Menge Geld ein. Haben Sie noch nie von Crazy Security gehört? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Crazy Security wird hier auf der Insel hergestellt. Ein Irrenhaus als Hightech-Schmiede. Dass es solchen Erfolg hat, ist kein Zufall. Die Paranoiden sind perfekt. Von ihnen stammt auch das Sicherheitssystem der Klinik. Deshalb brauchen wir kein Wachpersonal. Jeder weiß, es ist unmöglich, von der Insel zu fliehen. Was wollen wir dann hier? Im Auge des Zyklons ist man am besten geschützt. Da kommt Pierrot. Du? Schon wieder? Pierrot. Und wer ist das? Das erkläre ich dir gleich. Erstmal, kannst du uns zeigen, wie man euer Alarmsystem ausschaltet? Willst du mich aufs Kreuz legen? Sie haben recht. Man betrügt sie. Es ist eine Verschwörung im Gange. Gegen euch alle hier. Wusste ich's doch. Das war ja nicht mehr normal. Alles lief viel zu glatt. Sie haben Fincher getötet. Es war Mord. Und nun wollen sie alle auf St. Marguerite töten, weil sie sich weigern anzuerkennen, dass die sogenannten Verrückten besser sind als die anderen. Wie können wir ihnen helfen? Wir müssen diskret vorgehen. Ich muss hier raus, um Hilfe zu holen. Kommt sie mit! Hier ist die Computerzentrale. Sämtliche Überwachungskameras laufen hier zusammen. Hunderte von Bildschirmen werden von diesen 20 Personen kontrolliert. Und denen entgeht nichts. Als erstes schalte ich den Alarm ab. Dann löse ich das Warnsystem am anderen Ende der Insel aus. So verlieren sie Zeit, weil sie in der falschen Richtung suchen. Sie brauchen nur zur Südküste zu laufen und ins Wasser zu springen. Gern. 2 Wochen habe ich nicht mehr gebadet. Schwimmen Sie hinüber zu Ile Saint-Honorat. Sie sind jung. Sie schaffen das. Sie sieht aus wie ein Cyberpunk. Wegen der Steckdose im Schädel. Stimmt, ja. Und wie geht es ihr? Sie zeigt sich munter nach der Operation. Alle Sinne funktionieren einwandfrei. Bevor wir anfangen, brauchen wir noch einen Namen für sie. Einen Namen? Wie wär's mit Freud? Wegen des Spitzbarts. Nicht schlecht. Also, Freud, ich schließe jetzt einen Draht an deine Steckdose an. Drücke diesen Hebel und schicke dir einen schwachen Stromstoß ins Gehirn. Leidet er? Nee, keine Ahnung. Er wirkt eher verdutzt. Nochmal. Und nochmal. Jetzt hat er es begriffen. Sehen Sie, Freud packt den Hebel mit den Pfoten und drückt ihn runter. Er versetzt sich selbst einen Stromstoß. Ja, Freud ist motiviert. Das letzte Geheimnis fördert seine Intelligenz. Einen zweiten. Einen dritten. Sieht aus, als würde es ihm gefallen. So, jetzt setzen wir dich in einen Käfig. Komm her. Mit zwei Ausgängen, Freund. Am ersten Ausgang ist der Hebel, der das letzte Geheimnis in dir stimuliert. Und am zweiten Ausgang wartet ein kopulationsbereites Weibchen. Du hast die Wahl, Freund. Hebel oder Weibchen? Na los, Freund, entscheide dich. Riechst du das Weibchen? Riechst du's? Und? Er will den Hebel. Er lässt das Weibchen stehen. Und jetzt? Jetzt müssen wir springen. Mit viel Schwung, damit wir uns nicht an den Felsvorsprüngen verletzen. Mir ist schwindelig. Ich kann da nicht runter. Mir ist auch schwindelig, falls dich das tröstet. Das passiert nur im Kopf. Schau einfach nicht nach unten. Was ist das letzte Geheimnis? Die höchste Belohnung. Das Schönste auf der ganzen Welt. Die Erfahrung, die alles übertrifft. Lass mich los! Nein, nicht springen! Sie nicht, wir sollten den Strom unterbrechen. Freud scheint völlig geschafft. Noch nicht, noch nicht. Komm, Freud, komm. Hier, Käse, deine Belohnung. Ja, sei vernünftig. Du hast deine Dosis Lust gehabt jetzt. Das reicht doch. Au. Er hat mich gebissen. Er stimuliert sie schon wieder. Ja, wie rasend. Hey, Freud, lass genug sein für heute. Freud! Freud? Ist er? Ja. Er hat sich zu Tode stimuliert. Hat richtig Spaß gemacht. Trocknen Sie sich erstmal ab. Oh, ist mir kalt. Nehmen Sie die Decke. Danke. Wie habt ihr mich gefunden? Das verdanken Sie Ihrem Kollegen. Ein brillanter Geist. So schwer war es nun auch wieder nicht. Notieren Sie sich nicht. Auf den Trick mit dem Handy wäre ich nicht gekommen. Mein Handy? Haben Sie mir abgenommen? Das stand auf Vibrationsalarm, also wusste ich, Ihre Entführer hören nicht, dass wir es anwählen. Dann brauchte ich nur noch bei der Telefongesellschaft anzurufen und Ihr Handy orten zu lassen. Die Klinik war schnell eingekreist. Und zufällig lag meine Yacht im Hafen. Was ist passiert? Es war Umberto Rossi. Er hat mich im Schlaf betäubt und in die Klinik entführt. Dort haben sie mich in eine Gummizelle gesperrt. Wie hast du fliehen können? Das erzähle ich euch später. Ich habe eine neue Motivation entdeckt. Sie ist stärker als alle anderen. Das letzte Geheimnis. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, in der Klinik wollen es alle. Da vorne ist schon der Hafen. Ich schlage vor, wir gehen an Land und feiern Lucrèce Befreiung. Heute ist Freitag. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal um diesen Rossi. Hat Pascal Fincher nicht erwähnt, Rossi kommt jeden Freitag in seine Hypnosesitzung? Das Experiment hat mich sehr beeindruckt. Ich würde es gern an einem Menschen durchführen. Können Sie sich vorstellen, Jean-Louis, wie es wäre, wenn ein Mensch genauso motiviert wäre wie Freud? Der könnte alle Grenzen sprengen. Wer würde sich darauf einlassen, dass man ihm den Schädel aufsägt und einen Empfänger ins Gehirn implantiert? Ich. Atmen Sie durch den Bauch. Vergessen Sie die Sorgen des Alters. Vergessen Sie, wer Sie sind. Sie nicht, Rossi. Was wollen Sie? Sie fühlen sich leicht. Sie kommen jetzt mit. Ganz leicht. Unauffällig. Mit jedem Atemzug. Warum sollte ich? Sollen wir lieber die Polizei holen? Ein bisschen mehr. Was glauben Sie, wie die sich freut, den Mörder von Giordano und Fincher in die Finger zu bekommen? Bitte Ruhe. Und den Entführer von Mademoiselle Nimrod. Ich habe Fincher nicht getötet. Ich sagte Ruhe da hinten. Sie stören die Sitzung. Da haben Sie recht, wir sollten gehen. Und zwar alle. So, wir sind da. Was? Sind Sie sicher? Institut für Gehirnforschung. Da wollten Sie dahin. Ja. Das ist es. Ach, das sieht ein bisschen... Machen Sie sich keine Sorgen. Drinnen ist es in Ordnung. Stalin hat hier seine politischen Gefangenen behandeln lassen. Nehmen Sie auch Dollar? Nichts lieber. Brauchen Sie Kaffee, amerikanische Zigaretten, Rubel? Ich mache Ihnen einen Spezialpreis. Nein, danke. Das war alles? Ja, ich glaube, das war alles. Ach so, ja. Kann ich statt der gerösteten Kartoffeln grüne Bohnen haben, bitte? Kein Problem. Grüne Bohnen. Dampfgegart und ohne Fett, bitte. Und ohne Fett. Das war's? Das war's. Erzählen Sie weiter, Rossi. Eines Abends, ich sollte Fincher nach Cannes zurückbringen, fällt mir auf, dass er sich verspätet. Also bin ich los, um ihn zu suchen. Er war nicht in seinem Büro, er war auch nicht im Labor. Aber dort hatte sich einiges verändert. Überall Mäuse, Käfigen, mit Namensschildern. Jung, Pavlov, Adler und so weiter. Die Mäuse hatten alle am Kopf eine kleine Antenne. Eine Antenne? Ich will sie mir gerade genauer ansehen, da kommt Fincher rein. Ich wusste, er war gerade in Russland gewesen, auf einem Seminar. Er benahm sich äußerst merkwürdig. Sie sind nicht drogensüchtig, Dr. Fincher. Warum sollte ich Sie operieren? Sie sollen es mir nicht herausoperieren, Dr. Czernenko, sondern stimulieren. Fincher hat Sie also in seinem Labor erwischt. Ich vergaß zu erzählen, dass er morgens, als ich ihn zur Insel gebracht habe, einen Hut getragen hatte. Zu meiner Überraschung trug er ihn auch im Labor. Er hat schnell begriffen, dass ich ihm auf der Spur war. Was ist mit den Mäusen passiert, habe ich ihn gefragt. Daraufhin meinte er, das sei ein Geheimnis. Dann ist er auf mich zu und hat den Hut abgenommen. Sein Schädel war rasiert. Er hatte ein Pflaster auf dem Kopf. Aber das Seltsamste war, wie bei den Mäusen ragte aus seiner Kopfhaut eine kleine Antenne. Eine kleine Antenne? Aus seinem Kopf. Santé. Und dann? Ich frage ihn, das Experiment von James Olds. Er lächelt und nickt. Ja, Olds Experiment. Endlich auf den Menschen übertragen. Ich gebe Ihnen keine Vollnarkose. Ich muss wissen, was Sie während der Operation empfinden. Einverstanden. Zählen Sie bitte von 20 rückwärts. Sie haben meinen Schädel rasiert. Ah, jetzt wischen Sie ihn ab. Mit einem kühlen Wattebausch. Zählen Sie bitte. 20. 19. 18. Für die Wissenschaft. 17. Na, der hat's überstanden. Da werde ich ja wohl auch. 16. 15. Das tut nicht weh. Blödsinn. Was erzählen Sie alle? Soll ich aufhören? Nein, schon gut. 14. Denk an was anderes. 13. An die OP-Schwester. 12. Ihre grauen Augen. 11. Was steht auf deinem Kittel? Zählen Sie bitte weiter. 10. Olga. 9. Du bist schön, Olga. 8. Oh Gott, der Geruch. Der Geruch meines Schädels, der geöffnet wird. 5. Ich werde dir mein Hirn zeigen, Olga. 4. Mein intimster Körperteil. 3. 2. Du bist noch keiner Frau gezeigt. 1. Ehrenwort. 0. Endlich. Mein Schädel ist offen. Was sehen Sie? Und zuletzt Hirn mit Kapern, Zwiebeln und Balsamico-Essig. Für Monsieur. Danke. Wer von den Herrschaften probiert den Wein? Ein 89er Mouton Rothschild. Oh, Sie sind Kenner? Nein, Trinker. Ausgezeichnet. Danke. Zurück zum Thema. Verzeihen Sie mir, Lecresse, aber sollten wir nicht zuerst lieber... Santé. Santé. Santé. Santé. Wie fühlen Sie sich, Dr. Fincher? Gut. Nur ein bisschen Kopfweh. Ich führe nun eine Sonde in Ihr Gehirn, um Ihren Empfänger einsetzen zu können. Damit ich sicher bin, an der richtigen Stelle zu sein, geben wir Ihnen einen schwachen Stromstoß. Ich bitte Sie mir dann zu sagen, was Sie empfinden. Olga? Ein Jucken im Arm. Nicht unangenehm. Und jetzt? Ich fühle mich, wie soll ich sagen, melancholisch. Olga? Und jetzt? Ach, es prickelt auf der Zunge. Zitrone. Wir sind nah dran. Olga? Ah, das ist angenehm. Es duftet nach Ferien. Schauen wir, was passiert, wenn wir den Strom verstärken. 2 Millivolt, Olga. Musik. Ich höre Musik. Edward Grieg. 2 Millivolt, Olga. Hey, jetzt ist es wie bei meinem ersten Porno. 2 Millivolt, Olga. Wieder zurück, Olga. Nicht aufhören. Weiter. 2 Millivolt. Alles in Ordnung, Dr. Fincher? Mehr. Sind Sie sicher? Alles in Ordnung, Dr. Fincher? Bitte erbarmen Sie sich. Erbarmen Sie sich mehr. Nein, zu gefährlich. Ich will mehr! Eine Beruhigungsspritze. Sofort. Das Experiment von James Olds. Was hat es damit auf sich? In der kleinen Welt der Neurologie gilt es als Legende. 1954 begann James Olds, ein amerikanischer Neurophysiologe, eine Karte des menschlichen Gehirns zusammenzustellen. Sein besonderes Interesse galt dabei dem Balken. Dem Balken? Die Brücke zwischen unseren beiden Gehirnhälften. Dabei hat Olds den sogenannten VMH entdeckt, den ventromedialen Hypothalamus. Er gilt als Sättigungszentrum. Seine Zerstörung führt zu Fresssucht. Gleichzeitig entdeckte er den lateralen Hypothalamus. Er gilt als Hungerzentrum. Seine Zerstörung führt zu Magersucht. Und dann ist er auf einen seltsamen Bereich gestoßen. Er hat ihn MFB genannt, Median Forebrain Bundle. Was ist daran seltsam? Er löst Lustgefühle aus. Das Lustzentrum? Das letzte Geheimnis. Nie davon gehört. Wie kommt es, dass eine solche Entdeckung nicht bekannter wurde? James Olds war klug genug, die Konsequenzen seiner Entdeckung vorauszusehen. Diktatoren könnten mit uns machen, was sie wollen. Ihm war sofort klar, die Verbreitung des letzten Geheimnisses bedeutet die Auslöschung des menschlichen Willens. Er brach das Experiment sofort ab, vernichtete sämtliche Dokumente mit den Koordinaten für den Sitz des letzten Geheimnisses und ließ alle Mitarbeiter schwören, die Forschung niemals wieder aufzunehmen. Und? Einer hat sich nicht daran gehalten. Geht es Ihnen besser, Dr. Fincher? Sie haben uns einen ganz schönen Schreck eingejagt. Mehr. Ich will mehr. Olga, noch eine Beruhigungsspritze. Wissen Sie, wer das war? Dr. Chenyenko. Eine Mitarbeiterin von Olds. Fincher erzählte mir, sie hatte wie die anderen einen Eid geschworen. Aber nach dem 3. Selbstmordversuch ihrer heroinabhängigen Tochter kam sie zu dem Schluss, dies sei ihre einzige Chance. Sie ist nach Russland zurück und hat ihre Tochter operiert. Das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen. Ihre Tochter hörte sofort auf, Drogen zu nehmen und konnte wieder ein normales Leben führen. Selbstverständlich hat Dr. Tschernjenko ihr Geheimnis nie erwähnt. Doch mit der Zeit sprach sich herum, dass es in St. Petersburg eine Wunderchirurgin gibt, die Drogenabhängige heilt. Und so sind sie aus ganz Russland angereist, um sich den Schädel aufbohren zu lassen. Dr. Tschernjenko hat allen das Lustzentrum rausgeschnitten? Santé. Sie hat allen... Das verstehe ich nicht. Was wollte Fincher dann von Dr. Tschernjenko? Er hat sie überredet, sein Lustzentrum nicht rauszuoperieren, sondern zu stimulieren. Wie hat es sich angefühlt? Stark. Sehr stark. Jenseits von allem Bekannten. Wenn wir eine Skala von 1 bis 20 nehmen, wie stark war dann das Lustgefühl? Sagen wir 100. Das Problem war nun, man konnte Fincher nicht die Kontrolle über sein Lustzentrum überlassen. Die Gefahr war einfach zu groß. Was für eine Gefahr? Dass er sich wie die Maus zu Tode stimuliert. Genau wie Freud. Er brauchte also einen externen Reizverteiler. Wie hat er das gemacht? Er programmierte seinen Empfänger im Gehirn so, dass er nur auf eine Wellenlänge reagiert, die durch einen Zahlencode ausgelöst wurde. Den er selbst nicht kannte. Verstehe. Und wer kannte den Code? Dr. Tschernjenko? Nein. Er hat ihr nie vertraut. Nur eine Person war in der Lage, die Orgasmen in seinem Kopf auszulösen. Niemand. Schon wieder. Wer ist das? Das weiß ich nicht. Ich habe mit ihm gesprochen, ihn aber nie gesehen. Er ist der Einzige, dem Fincher blind vertraute. Hat niemand Fincher getötet? Das letzte Geheimnis. Hörspiel in drei Teilen, nach dem Roman von Bernard Werber. Aus dem Französischen von Claudia Feldmann. Zweiter Teil. Sturm im Schädel. Es sprachen Jean-Louis Martin, Rüdiger Vogler, Dr. Samuel Fincher, Matthias Habig, Lucrèce Nemrod, Irina Wanka, Isidor Katzenberg, Ulrich Nöten. In weiteren Rollen Gabriela Badura, Susanne Barth, Thomas Birnstiel, Rainer Hohmann, Sascha X, Burkhard Klausner, Hans-Jörg Krumpholz, Matthias Lange, Silke Linderhaus, Kirstin Petri, Walter Renneisen, Ernst August Scheppmann, Cornelia Schmaus, Peter Schröder, Wolf-Dietrich Sprenger, Katrin Striebeck und Marc Zack. Technische Realisation Rudolf Stückrath und Werner Jäger, Regieassistenz Silke Benn, Komposition Eric Le Guen, Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer, Produktion Westdeutscher Rundfunk Köln 2004, Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.